Inzwischen sind auf den Weltmeeren schwimmende Fabriken unterwegs, die mit modernster Technik ausgerüstet ihre Beute präzise orten und dann gezielt abgreifen. Wo früher scharfkantige Riffe und Wracks umfahren werden mussten, sorgen heute hochsensible 3D-Sonargeräte, digitale Karten und Satellitennavigation für metergenaues Fischen. Auf dem freien Meer können große Fischschwärme sogar geortet, umfahren und bis auf das letzte Exemplar sauber erbeutet werden. Direkt an Bord werden die Fänge sofort verarbeitet, verpackt und in großen Kühlsystemen gelagert. Diese Industrieschiffe haben die traditionellen Kleinfischer im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand gedrängt. Deren Netze bleiben heute immer häufiger leer. Ein plakatives Beispiel findet man an den Küsten vor Somalia und Kenia. In der Vergangenheit hatten Trawler die Gewässer mehr oder weniger leer gefischt. Mancher Fischer tauschte deshalb sein Boot gegen ein Gewehr und wurde Pirat. Nicht, dass dies eine erstrebenswerte Berufsalternative wäre, aber ein Gutes hatte es doch. Aus Angst vor Überfällen wagte sich für viele Jahre kaum noch ein Schiff in die Seegebiete vor Somalia. Die Fischbestände erholten sich. Es gab daraufhin wieder mehr Fisch, als gefangen werden konnte. Auch Arten, die schon verschwunden waren, kehrten zurück, wie der Barracuda oder der Schnappfisch. Zwar taugt diese Geschichte keinesfalls als Vorbild, aber eines zeigt das Beispiel eindrücklich. Fischbestände können sich erholen, wenn man sie lässt. Auch an Land hat die Jagd auf Wildtiere inzwischen dramatische Formen angenommen und einen starken Rückgang vieler Arten zur Folge, vor allem in den Tropen und Subtropen Südostasiens, Afrikas und Südamerikas. Auf der einen Seite ist Tierfleisch wichtig für die Versorgung mit Proteinen. Damit sichert die Jagd Menschen, die am Existenzminimum leben, zumindest die Versorgung mit lebenswichtigem Eiweiß. Komplett verteufeln kann man die Jagd deshalb nicht. Aber mit der Urbanisierung und steigenden Einkommen gelangt Buschfleisch auch auf die Märkte in den Städten. Dort kann man Meerkatzen, Schuppentiere, Nashornvögel, Flughunde, Schildkröten und selbst Stücke von Elefanten und Menschenaffen kaufen.